weil ich beim Quiz eine Fahrt nach Italien gewann. Trat voller Hoffnung und Spannung die Reise ich an. Gleich als ich ankam, da hab ich ein Mädchen gesehen. Und unter Palmen, da musste ich ihr später gestehen. Bambina, oh, oh, Cicina, oh, oh, oh, oh, wie wär's mit uns zwei? Das wär doch für dich einmal neu. Denn ich hab keine Locken und bin kein Signore, ich sing auch kein Ständchen zur Nacht. Doch ich habe so manche schon manchmal sehr glücklich gemacht. Und bei dir hab ich's leider bis heute zu gar nichts gebracht. Bambina, oh, oh, Cicina, oh, oh, wie wär's mit uns zwei? Das wär doch für dich einmal neu. Denn ich möchte als Fremder das Fremde studieren und nicht nur probieren den Wein. Darum lade ich gerne ein Mädchen wie du es bist ein. Doch ich seh schon, dein Romeo wartet und du sagst mir nein. Bambina, mit uns zwei, das wär doch für dich einmal neu. Wie wär's mit uns zwei, das wär doch für dich einmal neu.